Weiter erzählt der Erzbischof von jesuitischen Lehrbüchern, die man höheren Ortes verworfen, dafür andere zu gebrauchen anbefohlen. Allein die Sache ist ganz anders ausgefallen, sintemal zu Innsbruck und Olmütz die Professoren aus der Sozietät Jesu die verbotenen Bücher stets zur Vorlesung fortgebrauchet. Bei Helfert, Gründung der österreichischen Volksschule, Seite 280. Vollständiger Text bei King am angegebenen Ort, Band 1, Seite 417 und folgende. Auch eine von Gindeli, Geschichte des Dreißigjährigen Krieges, Band 4, Seite 547 und folgende berichtete Tatsache, gehört hierher, wenn sie auch zunächst nur den egoistischen Ungehorsam des Jesuitenordens gegen einen Kardinal und Nuntius zum Gegenstande hat. Die Jesuiten hatten ihre Stellung beim Kaiser Ferdinand II. Ausgenutzt, um unter Missachtung der dem Erzbischofe von Prag gebührenden historischen Kanzlerrechte die Übergabe der Universität in ihre allgemeine Gewalt zu erbitten und waren damit vorläufig zum Ziele gelangt. Der Kaiser erließ den Befehl, dass die Anhänger der böhmischen Konfession die Universitätsgebäude räumen und dieselben sowie alle übrigen Besitzungen den Jesuiten als den nunmehrigen Leitern übergeben sollten. Nicht bloß die Protestanten waren über die Maßregel empört, auch die Katholiken und namentlich die Geistlichkeit wurde unangenehm davon berührt, dass die Jesuiten die alleinigen Herren an der Universität sein sollten. Der Erzbischof protestierte zwar und teilte seinen Protest auch dem Nuntius mit, aber alles ohne Erfolg. Sein Nachfolger, der Kardinal von Harrach, ein Schüler der Jesuiten, der sich in die Schmälerung seiner Rechte nicht fügen wollte, nahm den Kampf entschlossen auf. Über 20 Jahre währte der Streit zwischen ihm und den Jesuiten, die sich aus ihrer Stellung um keinen Preis verdrängen lassen wollten. Es kam von Seiten des Kardinals zu den bittersten Anklagen und Ausfällen gegen die Jesuiten. Trotzdem konnte er sie nicht mehr verdrängen. Diese Dinge, so bezeichnend sie für den jesuitischen Papstgehorsam auch sind, verschwinden gegenüber dem lange Jahre hindurch fortgesetzten, von offenem Widerstande und schändlichen Gewalttaten begleiteten Ungehorsame des Ordens in der Angelegenheit der malabarischen und chinesischen Gebräuche. Im Jahre 1702 schickte Clemens XI. Den Patriarchen von Antiochien, Karl Thonon, als päpstlichen Legaten nach Indien und China, um die von den Jesuiten hervorgerufenen Streitigkeiten über Gewohnheiten, welche die christianisierten Inder und Chinesen aus dem Heidentum herübergebracht hatten und die von den Jesuiten aufrechterhalten, von allen übrigen Missionaren aber verworfen wurden, kraft päpstlicher Vollmacht zu Ungunsten der Jesuiten zu erledigen. Da ob intensiver Hass des Jesuitenordens gegen den Legaten. Um sein Ansehen zu stärken, ernannte Clemens XI. Im Jahre 1707 Thonon zum Kardinal. Aber die Rangerhöhung für Thonon schien auch die Wut des Ordens, der sich durch die päpstlichen Dekrete in seinem Besitzstande und in seiner Macht in Indien und China gefährdet glaubte, zu erhöhen. Die Jesuiten stellten sich gegenüber dem sie verurteilenden Papsttume unter den Schutz des heidnischen Kaisers von China und riefen seine Macht auf gegen den Legaten des Papstes und gegen alle übrigen Ordensleute, die dem Papste Gehorsam leisteten. Am 24. Juli 1708 erwirkten sie ein kaiserliches Edikt, dass alle Missionare, die dem Befehle des Papstes gemäß die Gebräuche verwarfen, aus dem chinesischen Reiche verbannte und somit tatsächlich die Jesuiten zu Alleinbesitzern der chinesischen Missionen machte. Kardinal Thonon selbst wurde 1707 auf Anstiften der Jesuiten gewaltsam nach Macao gebracht und starb dort am 8. Juni 1710 im Gefängnis. Dass die Jesuiten den Versuch machten, den Kardinal während seiner von ihnen veranlassten Gefängnishaft zu vergiften, ist füglich nicht mehr zu bezweifeln. Der Bericht eines Augenzeugen, des Domherrn Johann Marcel Angelita, der zugleich als Promotor offizieller Begleiter des Kardinals war, über das Vorkommnis, trägt so sehr den Charakter der Unmittelbarkeit und Wahrhaftigkeit, dass ihm Glauben geschenkt werden muss, umso mehr als das Werk, worin die Relatione enthalten ist, auch sonst eine Fundgrube authentischer und seltener Aktenstücke darstellt. Darunter ist ein Brief des Lazaristenpriesters Antonio Appiani, eines Begleiters des Kardinals Tournon, datiert Kanton den 22. November 1728, hervorzuheben. Aus demselben Grunde, weil er die von den Jesuiten gebilligten chinesisch-heidnischen Gebräuche der Verordnung des Papstes gemäß verurteilte, starb bis ins Herz verwundet in der Gefangenschaft der ehrwürdige Kardinal Tournon. Denn die genannten Ordensleute, also die Jesuiten, weil sie den Dekreten seiner Heiligkeit des Papstes Clemens XI. Nicht gehorchen wollten, stellten sich unter den Schutz des heidnischen Kaisers von China, der die Hartnäckigkeit der genannten Ordensleute unterstützte, indem er die echten Katholiken, die dem Heiligen Stuhle gehorsam sind, misshandelte. Ob der Ausdruck bis ins Herz verwundet eine Anspielung auf Vergiftung und so eine Bestätigung des Berichtes sein soll, bliebe dahingestellt. Jedenfalls ist der Brief Appianis ein beredtes Zeugnis dafür, dass in ihm noch nach 18 Jahren die Erinnerungen an die Machenschaften der Jesuiten gegen den päpstlichen Kardinallegaten Tournon lebendig war und ihm scharfe Worte gegen die Leittruppe der Päpste auf die Zunge legte.